Bis August soll es ungefähr noch dauern und dann hat Facebook 1 Milliarde User. Das hat die englische Marketingagentur iCrossing ausgerechnet. Auch der Blogger Mario Sixtus hat sich mit Zahlen beschäftigt und zwar mit denen von StudiVZ. Nach seinen Berechnungen wird spätestens im März Schluss sein mit StudiVZ. Dann wird niemand mehr die Seite besuchen. Momentan noch genau 7 Wochen, 3 Tage, 12 Stunden und ein paar gequetschte Minuten. Dann war der letzte User auf StudiVZ. Auch für andere soziale Netzwerke gibt's nur noch eine Restlaufzeit und unser Webschau-Experte Sebastian Sonntag ist bei mir. Heißt das denn jetzt, Sebastian, dass wir in Zukunft dann alle bei Facebook sind und alle anderen Netzwerke können zumachen? Es sieht zumindest tatsächlich so aus, als wird den deutschen Alternativen zu Facebook langsam die Luft ausgehen. Ein Blog mit dem Namen Restlaufzeiten hat ausgerechnet, wie das so mit der Beliebtheit auch von anderen Webseiten aussieht. Dahinter steckt ein Dr. Bernhard Hennig. Wer das genau ist, darüber erfährt man leider nicht wirklich was. Er hat aber zum Beispiel auch hochgerechnet, wann die Schwesternnetzwerke von StudiVZ, also SchülerVZ und MeinVZ, von niemandem mehr besucht werden. Ja, das sind auch nur noch knapp 3 Monate. Das ist auch mal ziemlich beliebt gewesene soziale Netzwerk, wer kennt wen, hat immerhin noch 10 Monate vor sich und SchülerCC wird es demnach noch 13 Monate geben nach diesen Berechnungen. Was macht denn dann Facebook besser als die anderen sozialen Netzwerke? Irgendwas muss es doch da geben. Ja, Christian Kalkbrenner hat auf der Webseite Perspektive Mittelstand die Unternehmungsführung untersucht und macht deutlich, dass Facebook so eine ganz klare Wachstumsstrategie verfolgt. Für den Blogger Markus Becketal liegt der Erfolg vor allem daran, dass Facebook auch offen ist für Sachen, die sie nicht selbst programmiert haben, also zum Beispiel irgendwelche Anwendungen oder Spiele, sowas wie Mafia Wars oder Farmville. Facebook ist besonders in den letzten Jahren dadurch gewachsen, dass sie ihre Plattform geöffnet haben, dass sie ständig sich weiterentwickelt haben, dass sie auch Drittanbietern die Möglichkeit gegeben haben, eigene Programme auf dieser Facebook-Plattform laufen zu lassen und dass Facebook ständig einfacher zu bedienen geworden ist. Ja, das Blog Basic Thinking bringt es dann nochmal auf den Punkt, was in den letzten Jahren bei den VZ-Netzwerken alles schiefgelaufen ist. Zitat, es gab bereits recht früh Vorwürfe, man habe sich beim Quellcode von Facebook bedient. Es gab fragwürdige Werbeaktionen, es gab Datenschutzprobleme, es gab Personen an der Spitze, die in der Öffentlichkeit oft eher ungeschickt agierten und unsympathisch rüberkamen. Seit der Übernahme durch Holzbrink gab es dann kaum noch Weiterentwicklungen. Du hast ja jetzt eben gerade schon ein paar Zahlen angeführt, also wie lange welches Netzwerk vielleicht ungefähr noch am Laufen bleibt. Mhm. Wie verlässlich sind diese Zahlen denn jetzt wirklich? Ja, die Grundlage für die Berechnung ist, wie häufig eine Seite von Leuten in den letzten Monaten besucht wurde. Das sind die sogenannten Page Impressions. Ja, und darüber gibt es Statistiken, die frei im Netz verfügbar sind und die wurden dann in die Zukunft hochgerechnet. Ja, und die Zahlen, die spielen schon relativ deutlich wieder, wie beliebt eine Seite zurzeit ist. Das kann natürlich schwanken. Der Ingenieur Martin Vogel, von dem auch Sixtus die Idee mit den Restlaufzeiten so ein bisschen abgeschaut hat, der hat gerade eine neue Hochrechnung mit aktuellen Zahlen ins Netz gestellt. Danach könnte StudiVZ den März vielleicht dann doch noch überleben. Sixtus hatte seinen Countdown ja mit einem kleinen Augenzwinkern ins Netz gestellt und als streng wissenschaftliche Berechnung betitelt. Aber auch einen Trend können diese Zahlen schon geben, zumindest wenn man sie hochrechnet. Kann. Bernd Hennig kommt zum Beispiel beim Business-Netzwerk Xing auf 47 Monate Restlaufzeit. Da gehen die Zahlen aber so ständig rauf und runter und dann, finde ich, ist diese Methode schon relativ wenig aussagekräftig. Bei den VZ-Netzwerken sieht das anders aus. Da gehen die Seitenbesuche schon seit Monaten kontinuierlich zurück. Ja, und das hat dann schon eine gewisse Aussagekraft. Ne? Also Tatsache ist einfach, Facebook bekommt immer mehr User, 1 Milliarde, wahrscheinlich im Sommer, haben wir ja schon gehört. Hm. Gibt es denn keine Alternativen mehr zu Facebook? Ja, es gibt schon Alternativen, zum Beispiel das von Studenten programmierte Netzwerk Diaspora, haben wir auch hier schon öfter drüber geredet. Das hat eine dezentrale Struktur und soll dann vor allem in Sachen Datenschutz ein Vorbild sein. Oder The Global Square, ein Netzwerk von Anhängern der Occupy-Bewegungen, die haben das programmiert, weil sie gefürchtet haben, von Facebook ausspioniert zu werden. Ja, aber auch wenn da gute Ideen hinterstecken, das sind eher noch so Nischennetzwerke. Ja, die größte Chance auf Erfolg, hast du eben schon angesprochen, hat wahrscheinlich Google mit seinem Netzwerk Google Plus. Aber da ist auch noch nicht so richtig viel los, auch wenn da viele Leute angemeldet sind. Geht so, ich habe auch den Eindruck. Ich bin da auch, aber ganz ehrlich, ich mache da nicht so viel. Ich schaue da auch irgendwie alle 3-4 Tage mal rein und es gibt da ja auch ganz interessante Sachen, aber irgendwie, ja, ich glaube, es sind auch viele Account-Leichen, die dann nicht wirklich was machen. Ja. Eine Alternative gibt's, die habe ich zumindest gefunden und finde sie sehr nett, das soziale Netzwerk Netzwerk Path. Path gibt es eigentlich schon seit über einem Jahr. Seit kurzer Zeit gibt es aber eine komplett neu gestaltete Version. Ja, und seitdem sind die Nutzerzahlen auch innerhalb von nur 4 Wochen von 30.000 auf fast 300.000 hochgeschossen. Hinter dem Netzwerk stecken übrigens ein ehemaliger Mitarbeiter von Facebook, zwei Gründer der Musikplattform Napster und der Schauspieler Ashton Kutcher hat unter anderem Startkapital zur Verfügung gestellt. So, dann sag mal, was ist das Besondere, das Gute am Path? Ja, der Path, also der Pfad oder dein Weg, das ist das, was im Mittelpunkt steht in diesem sozialen Netzwerk. Es geht nämlich um deinen Lebensweg, der durch Path digital gezeichnet wird. In der Umsetzung sieht das dann ganz ähnlich aus wie die Facebook-Timeline, in der ja auch Postings, Fotos, Videos und alle sonstigen Ereignisse chronologisch sortiert angezeigt werden. Auf media.de wird es zum Beispiel relativ ausführlich beschrieben. Es gibt zwei Besonderheiten bei Path. Path gibt es einmal nur als App fürs iPhone oder für Android-Handys, also nicht als Webseite im Netz irgendwo. Ach. Und du kannst maximal 150 Freunde hinzufügen. Das gibt's nur als App? Ah, okay. Das gibt's nur als App, genau. Gut. Du hast gerade gesagt, mit 150 Leuten kann man sich anfreunden. Das ist in Zeiten von Facebook, also ich kenne Accounts ne, von Freunden von mir, die haben irgendwie 400-500 Freunde. Das klingt ja nach sehr wenig. Warum gibt es diese Beschränkung? Ja, in einem Interview bei einem amerikanischen Radiosender hat Dave Moran, einer der Gründer von Path, erklärt, dass diese Zahl 150 auch auf Forschungsergebnissen basiert. Die Forschung sagt, dass die maximale Anzahl von stabilen Freundschaftsbeziehungen, mit der das Gehirn klarkommt, 150 beträgt. So merken wir uns das. Also die 150 engsten Freunde. Mhm. Ja, und das wurde auch schon durch ganz verschiedene Dinge bewiesen, so Moran. Zum Beispiel durch die Größe von Organisationen, Einheiten bei römischen Feldzügen oder in der US-Armee. Also kein Mensch sollte mehr als 150 Freunde haben, merken wir uns. Merken wir uns. Glaubst du denn, dass Path Facebook wirklich Konkurrenz machen könnte? Ja, das ist natürlich immer so diese schwere Frage, wie das so in Zukunft gehen kann mit den sozialen Netzwerken. Ich finde den Ansatz aber schon recht spannend. Es ist ja so ein bisschen die Rückkehr zur Privatsphäre durch die Beschränkung auf, ich sag mal, gute Freunde, mit denen du möglicherweise im wahren Leben vielleicht auch was zu tun hast. Brauchst du dann vielleicht nicht mehr vor jedem Post zu überlegen, welchen Gruppen schreibe ich das jetzt oder kommt das blöd, wenn meine Arbeitskollegen das auch lesen. Ja, und so ähnlich beurteilte das auch Nico Luma auf seinem Blog Lumaland. Ja, und noch ein Vorteil, die Betreiber wollen an deinen Daten kein Geld verdienen, wie Facebook das ja tut. Das heißt, du behältst die Kontrolle über deine Daten. Bleibt letztlich die Frage, wie die Betreiber Geld verdienen wollen. Es scheint ihnen aber jetzt erstmal wichtig zu sein, dass sie User bekommen. Gut, du behältst das, nehme ich einfach mal an, weiter für uns im Blick. Ja, ich habe noch nicht so viele Freunde bei Path, aber ich werde mich weiter da austoben. Aber ich glaube, da melde ich mich mal an, dann hast du jetzt noch einen weiteren. Wir sind also, ja auch gute Freunde. Genau. Zu den 150 guten Freunden. Genau, anstelle von 5 Freunden hast du dann 6. Das wird schön.